Fantastik aus Studio 13. In diese Reihe bringen wir Landhaus mit Vergangenheit. Hörspiel von Don Taylor in der deutschen Bearbeitung von Andreas Weber-Schäfer. Das richtige Haus zu finden, das ist natürlich das Wichtigste. Ja, wir haben wirklich Glück gehabt. Hat euch jemand einen Tipp gegeben? Nein, war reiner Zufall. Oh, euer Glück könnte neidisch machen. Wir sind an einem Sonntagnachmittag noch ein bisschen mit dem Auto rausgefahren. Wir parken ungefähr eine Meile von hier entfernt. Ich weiß, wie weit euer Haus von der Straße entfernt ist. Euer Trampelpfad war nicht das Beste für meine Stoßdämpfer. Diese Fahrspur mussten wir bauen lassen. Das nächste Mal solltest du mir einen Jeep zur Verfügung stellen. Jedenfalls, es war ein wunderschöner Abend. Wir entschlossen uns, spazieren zu gehen. Als wir den Feldweg entlang gingen, entdeckten wir halb von den Bäumen verdecktes Haus. Wir hatten uns immer gesagt, wenn wir es uns einmal leisten können, dann sollte es wirklich auf dem Lande sein, aber nicht so weit von der Straße entfernt. Ah, es wird immer schwerer, sowas zu finden. Die guten Angebote hat dir immer schon jemand weggeschnappt. Also in Wahrheit war es eigentlich eine Ruine. Wir mochten aber die Gegend. Die Entfernung zu London war akzeptabel und die Hauptsache war... Rachel hatte sich sofort in das Haus verliebt. Es ist wunderhübsch, wirklich. Ich beneide euch. Es ist was Komisches mit Häusern. Sobald du die Tür öffnest, weißt du, ob es dich mag oder ob es dich ablehnt. Wir suchen schon seit Jahren. Aber Dan scheint zu glauben, dass die idyllischsten Sommerhäuschen nur darauf warten, dass er sein Scheckbuch zieht. Ich habe es sofort, als wir eintraten, bemerkt. Als ob irgendetwas sagen würde, ihr seid willkommen. Es war gar nicht leicht herauszubekommen, wem es gehörte. Mein Anwalt brauchte fast ein halbes Jahr. Und dann ging es gar nicht um die Hütte, nur um das Land. Egal, wem es gehörte, es müssen Kleinbauern gewesen sein, ursprünglich sicher aus dem 18. Jahrhundert. Früher, wesentlich früher. Wie schon mein Vater sagte, da haben 10 Generationen bei Brot und ein bisschen Käse geschuftet. Und dann kommen wir mit unserem Scheckbuch. Er sieht das als Symbol. Ach ja, für was? Ja, er hat es nicht näher erklärt. Du hast es sicher für einen Apfel und ein Ei bekommen. Ich bin bis über die Ohren verschuldet, aber ich glaube, es lohnt. Denn... das Einzige, was wir unter diesen Umständen machen können, ist, die beiden wegen der Seichtheit ihrer bourgeoisen Liebe zum Besitz zu achten. Richtig. Wenn du dir etwas nicht leisten kannst, hilft nur moralische Überlegenheit. Ich warne euch. Weihnachten mit Dan ist meistens grässlich. Ihr wisst nicht, worauf ihr euch eingelassen habt. Lasst uns das Radio anmachen. Mit Weihnachtsliedern kommt Stimmung auf. Obwohl dieser Weihnachtsrummel eigentlich grotesk ist, er macht mich jedes Jahr fertig. Wenn du jetzt über die Kommerzialisierung geistiger Werte mit mir reden willst, kriege ich das Kichern. Trotzdem, fröhliche Weihnachten. Hier ist dein Geschenk, Margaret. Oh. Ja, notier dich nicht. Ja. Mach drauf. Oh. Oh, was für ein schöner Stich. Hm. 18. Jahrhundert. Ja, ein Original. Das Bild eines längst abgerissenen Herrensitzes hier aus der Nähe. Vielen Dank, er ist wunderschön. Und hier ist unser Geschenk für euch. Mhm. Bin gespannt, was es ist. Es ist etwas aus Holz. Oh, eine Schnitzerei. Entschuldigt, das ist etwas primitiv und wild. Eine Frau bei der Geburt. Es ist leicht beschädigt. Sicher ein ritueller Gegenstand. Wahrscheinlich ist es von jemandem geschnitzt worden, der nach einem anstrengenden Tag auf dem Feld vor seiner Hütte saß und sich dadurch Fruchtbarkeit für den Acker erhoffte. Sicher war es eine Zeit der Dürre... Es reicht denn. Die Psychologie, die dahinter steckt, fasziniert mich. Du wünschst dir etwas und stellst einen Artefakt her, um es zu symbolisieren. Ja, das machen alle Künstler. Und nicht nur Künstler. Aber um von das Banalerem zu sprechen, ihr habt sicher nichts dagegen, wenn ich mich jetzt ums Abendessen kümmere? Gute Idee, ich verhungere. Ich helfe dir, Rachel. Was für ein schöner Klang. Ja, es ist ein altes Instrument. Ich dachte, es passt gut in dieses Haus. Es sollte mein Weihnachtsgeschenk für Rachel sein, aber es wurde eine Stunde zu früh geliefert. Versteck mal ein Klavier. Rachel, was spielst du da? Es ist sehr schön. Rachel? Rachel, Dan fragt, was du da spielst. Dieses Stück? mir plötzlich ein, wie aus dem hintersten Winkel meines Gedächtnisses. Rachel? Kennt ihr es? Nein. Nein. Das habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Entschuldigt. Ich weiß nicht, wie das jetzt kam. Ich weiß nicht, was das für eine Musik ist. Und ich habe auch keine Ahnung, warum ich sie gespielt habe, komisch. Irgendwas von früher hat sich in deinem Gedächtnis festgesetzt. Wahrscheinlich. Tut mir leid, wenn ich so viel Aufhebens deswegen mache. Aber einen Augenblick hatte ich Angst. Wer weiß warum. Angst. Komm, Edmund, mach den Wein auf und zünde die Kerzen an. Es wird schon dunkel. Ich räume noch schnell die Küche auf. Gewöhnlich ist sie nicht so schreckhaft. Merkwürdig. Es ist dir doch nur der Titel einer Melodie nicht eingefallen. Aber warum hatte sie Angst? Oh, unser Verstand besitzt jede Menge von Falltüren, die jenseits aller Rationalität liegen. Was für Falltüren? Unerklärliche Kräfte, Strömungen, Relikte, all diese Sachen. Mach hier keine intellektuelle Show, Dan. Das mache ich überhaupt nicht. Ihr kennt die authentischen Geschichten von Leuten, die zum Beispiel tausende von Meilen voneinander entfernt sind und doch den Tod einer Person spüren, die ihnen nahesteht. Wenn solche Ereignisse sich über weite Strecken mitteilen, warum sollten sie nicht auch über große Zeiträume projiziert werden? Habt ihr nicht auch schon mal auf irgendeinem historischen Schlachtfeld gestanden und plötzlich die Gegenwart der Toten gespürt? Das ist doch Einbildung. Nur weil du mal gelernt hast, dass da viele Menschen umkamen, bevölkerst du das Schlachtfeld mit Geistern. Nein, nein, da ist mehr dran, Margaret. Es ist bewiesen, dass der Geist einen physikalischen Effekt auslösen kann. Wenn du damit Hysterie meinst... Lass mich demonstrieren, was ich meine. Mir fällt da nämlich ein gutes Experiment ein. Bleib ruhig sitzen, Margaret, und schließ die Augen. Was? Was hast du denn jetzt vor? Sind sie geschlossen? Ja. Ich trau dir nicht. Eine Augenbinde wäre besser. Darf ich die Serviette nehmen? Ja. Danke. Also? Hey, Dan. Dan, was soll das? Bleib ganz ruhig sitzen. Was macht er? Ich weiß auch nicht. Die Schwierigkeit mit Dan ist, dass er mit 30 angefangen hat, sich zurückzuentwickeln. Ihr müsst mir helfen, wenn er wieder 15 ist. Die Augen sind noch zu? Ja. Ja. Gut. Edmund, du sagst nichts. Guck nur zu. Ja. Dan, was machst du? Ich habe ein Rasiermesser in meiner Hand. Was? Ein altmodisches Gurgelabschneid-Rasiermesser. Es ist sehr, sehr scharf. Ach, es ist immer wieder überraschend, was sich verheiratete Paare Nettes ausdenken. Ruhig, konzentrier dich. Ich komme immer näher mit dem Rasiermesser. Und nun werde ich dir damit in die Backe schneiden. Bezaubernd. Ich komme näher. Es ist sehr scharf, das Messer. Jetzt ist er endgültig verrückt geworden. Still, konzentrier dich und genieße die letzten Sekunden, bevor der Schmerz einsetzt. Spürst du das Messer bereits? Denn nicht. Ich habe dir gesagt, mit diesem Rasiermesser schneide ich dich in die Backe. Jetzt. Ja, ja. Oh. Ein Eiswürfel. Kein Messer. Nichts ist passiert. Mein Gott, hast du mich erschreckt. Und? War das ein Beweis? Erst diese Kälte und dann die Flüssigkeit auf meiner Backe. Du kannst einen Menschen mit einem Tropfen Wasser in sein Genick töten, wenn du behauptest, er wäre auf der Guillotine. Hey, was ist los? Was war das für ein Krach? Kein Grund zur Beunruhigung, Schatz. Nur ein wenig angewandte Psychologie von Dan. Mein Mann hat mich zu Tode erschreckt, aber das ist völlig normal. Ach... Hey, muss das sein? Was ist mit dem Licht? Oh, die Birne wird durchgebrannt sein. Nein, es ist überall ausgegangen, auch in der Küche. Verdammt. Gutes Timing für meine Demonstration. Muss die Sicherung sein, entschuldigt bitte. Ach, mach doch nichts. Ich finde es schön bei Kerzenlicht. Bin gleich zurück. Wir werden alle auf dich warten und wenn du Glück hast, ist dann von dem Wein auch noch was übrig. Ach, es tut mir so leid. Ach, bitte, Rachel, entschuldige dich doch nicht. Oh, du hast recht, es sieht wirklich gemütlich aus mit dem Kerzenlicht. Also, das ist wirklich zu viel. Alles okay? Nichts ist okay. Was ist los? Kleinere Katastrophe, auch das Telefon funktioniert nicht mehr. Ach, der Elektriker hat mir gleich nicht gefallen. Jedenfalls sind es nicht die Sicherungen, kein Gerät funktioniert Ach, mehr. Ach, mein Gott. Das ist doch kein Grund zur Panik. Wenn ich diesen Elektriker in die Hände bekomme. Ach, heißt das, dass die Heizung auch ausgefallen ist? Der Kamin wird uns wärmen, Rachel. Ach, Ich fürchte, das ist das Ende unserer Weihnachtsferien. Ach was, wir haben jede Menge Wein und Schnaps. Da werden wir auf den heißen Kaffee verzichten können. Das ist sehr freundlich von dir, Dan, dass du uns grüßen willst, aber ich fürchte... Weiß hier vielleicht einer einen Käufer für ein wunderschön gelegenes Wochenendhaus mit allem Komfort? Mit der kleinen Einschränkung, dass nichts, was den Komfort ausmacht, funktioniert. Das wird eine sehr lehrreiche Geschichte. Da sieht man wieder, wie sehr wir alle am Draht der Zivilisation hängen. Ein Kurzschluss und wir befinden uns wieder in dunkelsten Uhrzeiten. Wieso sind Strom und Telefon gleichzeitig ausgefallen? Du hast keine Fantasie, Ed. Ein Strommast ist auf die Telefonleitung gefallen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, den Ball zu eröffnen. Oh, herrliches Bouquet. Prost allerseits. Oh, Edmund, was ist? Schade um den... Ach, Edmund, jetzt schau dir das Tischtuch an. Er muss was in die falsche Kehle bekommen haben. Nein. Oh, nein. Was ist denn los mit dir? Das ist kein Wein. Was soll das heißen? Das ist kein Wein. Natürlich ist es Wein und ein sehr guter. Das ist Blut. Was? Es ist Blut. Wirklich, es ist Blut. Ach, du spinnst. Ja, probier doch, es ist Blut. Also, ich hol einen Lappen. Okay, wir werden sehen. Es ist Burgunder. Ein sehr guter Burgunder. Probier du mal, Red. Burgunder. Also, wunderbar. Ich muss dich auch abwischen. Ja, und ob ich diesen Fleck aus dem Tischtuch rauskriege... Ach, ich verstehe das nicht. Hier, versuch mal ein Glas. Ich glaube, ich werde verrückt, aber es riecht auch wie... Gut. Ich nehme den ersten Schluck. Also, das ist wirklich kein Blut. Jetzt bist du dran. Also, für mich ist das salzig, etwas dickflüssig. Das ist Blut. Jetzt hör aber auf, Ed. Was meinst du? Egal, was für ein Spiel du hier spielst. Hör auf damit. Rachel, das ist kein Spiel. Für mich schmeckt es wie... Es ist Wein. Gib her. Es ist einwandfrei Wein. Mach dir nichts draus, Ed. Aber du wirst nicht beleidigt sein, wenn ich mir das nächste Mal meinen eigenen Wein mitbringe. Ich glaub dir ja, wenn du sagst, dass es Wein ist, aber für mich... Nein. Das ist nicht möglich. Rachel, was ist mit dir? Du bist so blass. Oh, mir ist nicht gut. Der Truthahn hat es in sich. Ich fühle mich auch irgendwie... Auch der Truthahn. Mir wird schlecht. Es war ein ganz normaler Truthahn. Ich habe ihn zubereitet wie immer. Du hast uns vergiftet. Oh Gott. Margaret. Ben. Was geschieht mit uns? Oh Gott. Ich glaube, ich verbrenne. Wasser. Ihr müsst Wasser trinken. Das ist der Todeskampf. Oh, wir werden alle sterben. Oh, ich halte das nicht aus. Oh, ich muss raus hier. Lässt nach. Das tut gut. Ja, bei mir auch. Gott sei Dank. Ihr müsst tief durchatmen, das hilft. Hört mal. Hört ihr die Musik? Ja, ich höre sie. Ich kann sie auch hören. Es sitzt keiner am Klavier. Woher kommt es? Rachel ist oben im Schlafzimmer. Sie wird das Radio angemacht haben. Ohne Strom, wir haben keinen Batterieempfänger. Aber hör doch. Was denn? Erkennst du nicht die Melodie? Nein. Aber warte mal. Das ist die gleiche Melodie, die Rachel vorhin auf dem Klavier gespielt hat. Richtig. Aber woher kommt das? Und woher kamen die Schmerzen? Meine Magenschmerzen sind völlig vorbei. Ganz plötzlich. Bei dir auch? Bei mir auch. So stelle ich mir das vor, wenn man Gift nimmt. Es ist vorbei. Auch die Musik. Oder hört ihr noch was? Nichts. Absolute Stille. Doch, da ist was. Ja, das ist Rachel. Habt ihr es auch gehört oder werde ich verrückt? Wir haben die Musik gehört. Nein, ich meine... Rachel? Geht's dir gut? Oben. Oben auf unserem Bett, da... liegt das Gerippe von einem Kind. Ich nehme an, es ist ein Kind. Was? Ja, deshalb frage ich euch nach der Musik. Ja, natürlich könnt ihr mir nicht glauben, aber es waren nicht nur meine Augen, ich habe es berührt. Dan, komm mit. Als Zeuge oder um dich zu unterstützen? Beides. Du hast die Musik also gehört, Margaret? Ja. Ich hatte gehofft, sie ist nur in meinem Kopf. Hast du sie erkannt? Ja. Kam sie vom Klavier? Nein, sie kam von nirgendwo, wie aus den Wänden. Sie hat mit mir zu tun. Warum sagst du das? Ja, die Musik kam zuerst zu mir. Ich spielte sie, bevor ich sie kannte. Wieso? Wir haben sie doch alle gehört. Ich habe unglaubliche Angst, Margaret. Und du? Ich hatte Angst wegen der Magenschmerzen. Aber jetzt habe ich keine Angst mehr. Allenfalls verblüfft. Ich fühle etwas. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber es ist entsetzlich. Ich war immer ein Skeptiker. Und ich sehe auch keinen Grund, das jetzt zu ändern. Das wirst du. Wenn du länger darüber nachdenkst, dann ist es wie bei einer der Kuriositätenbuden auf dem Jahrmarkt. Du wirst gefesselt von all den billigen Tricks. Aber wenn du erst mal hinter die Bude gehst und all die Drähte und Hebel siehst, die die Wunder bewirken... Nein, nein, so ist es jetzt nicht. Da öffnet sich ein schwarzes Loch in mir. Ich kann es nicht unterdrücken. Es hat keinen Sinn, wenn ich dir etwas vormache. Aber ich werde erst glauben, was da mit uns geschieht, wenn ich es verstanden habe. Rachel? Ja? Wir haben nichts im Schlafzimmer finden können. Nichts? Alles ganz normal. Da liegt nichts auf dem Bett. Die Decke ist ganz glatt. Meine Augen haben es gesehen und meine Hände haben es berührt. Das Skelett hatte noch Milchzähne. Was geht hier vor, Dan? Margaret? Etwas sehr Seltsames. Obwohl, im Augenblick fühle ich mich ganz in Ordnung. Ich habe mir das nicht eingebildet. Das glauben wir dir. Auch wenn wir es nicht gesehen haben. Ja, wir alle haben etwas Unerklärliches gesehen oder gefühlt. Edmund, das Blut, wir alle außer dir die Magenschmerzen, die Musik. Und das Haus. Was meinst du? Naja, der totale Energieausfall, das Licht und so weiter. Wie erklärt sich das alles? Ich brauche keine Erklärung. Ich will nur, dass es aufhört. Wenn dieser Wahn nicht unseren Köpfen entsprungen ist, dann kommt er von irgendwo anders her. Hör zu, lasst uns wieder zurück in die Realität finden. Wir sollten uns ins Auto setzen, in irgendein überfülltes Hotel fahren, wo die Leute auf einer Weihnachtsparty blödsinnige Gesellschaftsspiele machen. Das wird uns helfen, unsere überreizten Wahrnehmungen zu verscheuchen. Gute Idee. Dan? Was ist... Das Auto stand doch hier ganz nahe vorm Fenster. Ja, warum? Ich kann es nicht sehen. Ich kann überhaupt nichts sehen. Lass mich mal. Irgendwas müsste doch zu sehen sein. Sowas wie absolute Dunkelheit gibt es doch gar nicht. Es ist wie ein schwarzer Vorhang. Ich gehe nachsehen. Dan, hilfst du mir mal mit der Tür? Ja. Sie will nicht aufgeben. Nichts zu machen. Wir sind gefangen. Ich weiß es. Das verdammte Fenster geht auch nicht auf. Dan, versuch du es mit den Fenstern oben. Ich probiere bei der Hintertür. Okay. Richte dich nicht auf, Rachel. Es muss eine logische Erklärung geben. Es gibt keine. Wir sind gefangen. Die Tür ist wie zugemauert. Rachel, wir hatten doch... Wo ist der Hammer? Keins der Fenster oben lässt sich öffnen. Und draußen ist es total schwarz. Wie... Total. Nichts. Ich brauche einen Brandy. Wenn hier eine unerklärliche Macht herrscht, dann wollen wir doch mal sehen, ob sie meinem Hammer gewachsen ist. Wir müssen das einfach durchstehen. Wo ist der Brandy? Diese Fenster sind aus ganz normalem Glas. Da sollte doch ein Hammer... Ah, da ist er ja. Ed, das hat keinen Sinn. Hör auf, Ed! Es muss ganz schön stark sein, was uns hier festhält. Noch jemand einen Drink? Wir können nicht mehr raus. Wir sind alle in Panik. Jeder auf seine Weise. Ed flüchtet in Aktivismus. Ach. Margaret schreit nach Logik. Und ich als Fatalist bin in stoischer Ruhe verfallen. Sehr gescheit. Du redest und trinkst dabei andere Leute Brandy aus. Sei nicht so eine Kratzbürste. Da ist was. Was? Ein Geräusch. Ich kann es nicht erkennen. Es ist so leise. Hört ihr es auch? Was für ein Geräusch? Ja, sei bitte ruhig. Jetzt höre ich es deutlicher. Was für ein Geräusch? Könnt ihr was hören? Nein, nichts. Ja, hört doch, von Ferne. Ja. Ja, da ist was. Donner? Nein. Stimmen. Sie kommen näher. Kommt das von hier drinnen oder von draußen? Oder ist es in unseren Köpfen? In allen vier Köpfen. Warum nicht? Ich halte das nicht aus. Ein Erdbeben. Mein Trommelfell. Ah! Das Fenster. Was? Es ist zerbrochen. Das Glas liegt auf dem Boden. Es muss von außen... Ein Stein? Ein Schuss. Egal, jedenfalls kommen wir raus. Es ist immer noch total dunkel draußen. Ich spüre auch keinen Luftzug. Ich auch nicht. Komm, Ed, wir lassen dir den Vortritt. Merkwürdig, ich kann die Hand nicht rausstrecken. Es geht nicht. Was? Da ist was im Weg. Was denn? Ich weiß nicht. Kannst du es fühlen? Da ist nichts, aber ich bekomme die Hand nicht durch. Da ist auch nichts. Dieses verdammte Haus, wir hätten niemals, Rachel, niemals. Ja, auserwählt. Wie meinst du das? Wir vier, auserwählt. Wozu? Für was Schönes, hoffe ich. Das glaube ich nicht. Diese Kraft kann nicht allein vom Haus ausgehen. Ein Haus ist ein Ding, sonst nichts. Sie muss von uns kommen, von uns und dem Haus. Und wir müssen noch einer Tatsache ins Auge sehen. Rachel und ich waren schon dutzende Male hier mit anderen Freunden, aber ihr, Margaret und Dan, ihr seid zum ersten Mal hier. Aha. Sehr charmant von dir, Ed. Ist es denn ernst? Willst du damit sagen, dass alles unsere Schuld ist? Nicht eure Schuld alleine. Vielen Dank. Ihr müsst zugeben, dass ihr das neue Element in dieser Situation seid. Es muss also mit der Beziehung zwischen euch und uns zu tun haben. Und wenn wir hier raus wollen, müssen wir unsere Beziehung ehrlich klären. Ich war früher Mitglied der Kommunistischen Partei, meinst du das? Ach, warum musst du immer aus allem einen Fadenwitz machen? Was ich sagen will, ist... Denkt an die Holzplastik, die ihr uns geschenkt habt. Da hat jemand Wünsche in diese Plastik hineingelegt. Auch wir haben Wünsche, nicht immer die angenehmsten für andere. Und da wir sie nicht aussprechen oder sie uns gar nicht bewusst sind, projizieren wir sie auf unsere Umwelt. Vielleicht so stark, dass die Dinge, die uns umgeben, darauf reagieren. Willst du nicht doch etwas trinken, damit deine Fantasie etwas abkühlt? Dan, deine Maske ist leicht zu durchschauen. Was für eine Maske? Du und Margaret. Das Spielchen, das ihr treibt. Treibst du ein Spielchen, Margaret? Ich weiß nicht, was er meint. Nach Gesellschaftsspielchen ist mir jetzt wirklich nicht zumute. Warum versucht ihr verzweifelt, alles ins Lächerliche zu ziehen? Immer wenn wir auch nur in die Nähe der Wahrheit geraten, versucht ihr sie zu vertuschen. Das ist doch lächerlich. Von was für einer Wahrheit redest du? Es hat mit euch zu tun. Du spinnst. Nein, nein, ich versuche nur hier rauszukommen. Edmund, es reicht. Hör auf damit. Ja, endlich sagst du auch mal was. Rachel, versteh doch. Sie sind es. Es könnten ebenso gut du oder ich sein. Rachel, willst du etwa behaupten, dass ich mir heimlich oder unterbewusst wünsche, in diesem Haus gefangen zu bleiben, ja? Du hast das Haus von Anfang an gehasst. Und weil du dich schuldig fühlst, suchst du eine Art Selbstbestrafung. Das ist nicht wahr. Ich habe das anfangs nicht durchschaut, aber es wurde immer deutlicher. Du wolltest gar kein Haus auf dem Land. Und obwohl du so viel reingesteckt hast, fühlst du dich hier nicht wohl. Das ist auch der Grund, warum du dauernd Leute übers Wochenende einlädst, in der Hoffnung, dass sie dich überzeugen können. Ich muss dir das sagen, bevor du weiter unsere engsten Freunde beleidigst. Rachel. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Niemand ist beleidigt. Ich sollte mich entschuldigen. Nein, nur sei doch nicht so zerknirscht. Du hast ja Gründe. Unser Neid auf euer Haus, den müsst ihr doch gespürt haben, als ihr uns rumgeführt habt. Rachel. Was? Rachel, was ist mit dir? Sieh sie dir an. Rachel, hörst du mich? Sie ist so blass. Mir ist so heiß. Ich kann kaum atmen. Atme tief durch, ganz, ganz tief. Es geht nicht. Ich kann nicht atmen. Dann hol ein Glas Wasser. fürchterlich heiß. Fällt gleich in Ohnmacht. Warte, warte, hier kommt das Wasser. Komm, komm. Also, du verschüttest dir alles. Verschütt doch nicht alles. Sie ist bewusstlos. Ist das wirklich eine Ohnmacht? Wenn es eine ist, dann kommt sie bald wieder zu sich. Sie sieht aus, als ob sie schläft. Na, sowas. Fällt einfach in Tiefschlaf. Eine Art nervöse Reaktion. Ist es eigentlich natürlich? Wegen natürlich. Nichts ist hier natürlich. Vielleicht ist es nur der Anfang. Der Anfang von was? Wer von uns wird der Nächste sein? Zuerst Atemlosigkeit, dann Bewusstlosigkeit. Wer wird der Zweite, wer der Dritte sein? Du bist melodramatisch. Ja, spürt ihr das denn nicht, dieser Terror, der uns gefangen nimmt? Der eine Wand aus Eis um uns aufbaut? Deine Obsessionen beginnen sich auf uns zu übertragen. Lasst uns versuchen zu schlafen wie Rachel. Kommt, gehen wir ins Bett. Gute Idee. Morgen wird dieser Spuk vorbei sein. Ihr könnt das gerne machen, das heißt, wenn ihr schlafen könnt. Ich bleibe hier, bei Rachel. Also oben will ich nicht schlafen. Wegen dem Zimmer, in dem Rachel das Kind gesehen hat. Nein, oh, das hatte ich ganz vergessen. Nein, es ist wegen der Heizung. Solange sie nicht geht, werden wir erfrieren da oben. Hier unten wird's auch schon kühl. Ed, du solltest Holz nachlegen. Ja, ja, du hast recht. Gut, ich werde unser ehrliches Lager hier am Kamin aufschlagen. Ach, Ed, wo ist die Bettwäsche? Die ist oben im Schlafzimmer. Da ist ein Einbauschrank gerade gegenüber vom Bett. Wenn ihr nichts dagegen habt, nehme ich doch lieber eine Kerze mit. Soll ich mitkommen? Nein, wenn ich Hilfe brauche, rufe ich. Margaret ist tough wie ein alter Reitstiefel. Ich bete sie an. Rachel schläft noch. Unverändert. Ich möchte wissen, was sie träumt. Rachel kennt mich genau, meine Ausflüchte, meinen Selbstbetrug. Auch wenn ich mir sie selbst nicht eingestehe, vor ihr kann ich nichts verbergen. Alles ist falsch gelaufen. Was ist falsch gelaufen? Der Hauskauf. Unsere Beziehung. Aber Ed. Denkst du, ich kenne nicht den Preis, den der Rest der Welt für unseren Luxus bezahlen muss? Wie viele ausgemergelte Afrikaner braucht man für einen übergewichtigen Europäer? Du wirst dagegen so wenig tun können wie andere auch. Aber deine Agonie verschafft dir eine doppelte Befriedigung. Du fühlst dich schlecht und gleichzeitig fühlst du dich gut, weil du dich schlecht fühlst. Ja. Auch das stimmt. Nur auf diesen Brandy kann man sich verlassen. Sanft und stark zugleich. Wie ich. Du fürchtest dich denn, nicht? Wenn ich ehrlich sein soll, ja. Ich versuche nur, die Fassade zu retten. Was wird noch passieren? Ich habe keine Lust, darüber nachzudenken. Ich lebe in der Gegenwart. Sonst wäre das Leben ja überhaupt nicht auszuhalten. Es bestände aus Selbstvorwürfen über die Vergangenheit und Spekulationen über die Zukunft. Wer will das schon? Niemand. Richtig. Als ich mein Stipendium bekam, sagte mein Vater, Eddie, mein Sohn, ich bin in den Slums aufgewachsen und habe mein Leben in dreckigen Fabriken vertan, nur um andere Leute reich zu machen. Aber durch dich, mein Sohn und andere wie dich wird endlich die Arbeiterklasse an Margaret, kommen. Alles okay? Ja, ja, schon, ja. Schon gut. Ja. Wie geht's zu Rachel? Unverändert. Ja, ich hab das Bett so weg. Die Arme ab. Mein Gott, deine Hände! Was? Sie sind eiskalt. Natürlich sind sie kalt, die Heizung tut nicht mehr. Aber du zitterst ja wie ein Blatt im Wind. Okay, dann zittere ich eben wie ein Blatt im Wind. Was ist passiert? Nichts ist passiert, ich friere, das ist alles. Es ist etwas passiert. Also gut! Ich war zu Tode erschrocken, reichte das? Es ist aber nichts geschehen. Ich habe nichts gesehen und es hat mich auch nichts berührt. Aber trotzdem warst du ja, zu Tode. Ja, es ist meine eigene Schuld. Meine Fantasie ist mir durchgegangen. Warum, verdammt doch mal, können wir nicht wie Computer sein? Informationen sammeln und sie speichern. Warum müssen wir alles dramatisieren? Nun, rede schon. Ich hörte Geräusche da oben. Geräusche? Was für Geräusche? Atmen. Atemgeräusche. Wahrscheinlich ich selbst. Ich hörte meinen eigenen Atem und erschrak. Genauer, erzähl genauer. Na, die Kerze hat nicht viel Licht gegeben, aber ich fand den Einbauschrank. Das Bett war hinter mir. Plötzlich fühlte ich, dass ich nicht allein war. Da war noch was anderes. Andere Leute im Zimmer. Und da kam das Atmen. Es kam von dem Bett hinter mir. Ich drehte mich um, aber natürlich war da nichts. Eigentlich wollte ich es durchstehen, aber ich musste schnellstens das Zimmer verlassen. Schaut euch Rachel an. Ist sie wach oder schläft sie? Sie, Sie versucht etwas zu sagen. Sie sieht furchtbar aus. Sie träumt. Ein Albtraum. Hallo. Ich muss eingeschlafen sein. Rachel. Ich bin auch ganz benommen. Geht's dir wieder gut? Wieso? Ein bisschen duselig. Du bist so plötzlich eingeschlafen. Wirklich? Ich weiß nicht mehr. Was hast du geträumt? Geträumt? Ich habe nicht geträumt. Fühlst du dich krank? Nein, was fragt ihr mich für Sachen? Etwas kalt ist mir. Nimm meine Decke. Was soll die Bettwäsche? Wir wollten auch gerade schlafen gehen, aber die Idee ist wohl doch nicht so gut. Es hat sich nichts verändert. Alles beim Alten. Stimmt. Ich habe dasselbe Gefühl. Was jetzt? Vielleicht werden wir alle verrückt. Sollen wir nicht doch das Bett machen? Wenn du willst, aber nicht direkt vor dem Kamin. Das Rachel? Wäre sogar für uns ein bisschen zu unsozial. Rachel, was machst du da? Ich mach doch gar nichts. Merkst du das denn nicht? Du läufst rum und fasst alles an, was dir in den Weg kommt. Ach, wirklich? Das habe ich gar nicht bemerkt. Ich bin noch ganz benommen. Eine Art Klaustrophobie vielleicht. Platzangst. Lassen Sie es, ich weiß auch nicht. Komm, setz dich. Ja, gut, dass das Feuer brennt. Ich bin gespannt, wie lange wir warten müssen. Warten worauf? Das weiß ich auch nicht. Aber ich bin sicher, dass wir auf etwas warten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wir müssen was unternehmen. Wir können doch nicht hier einfach nur rumsitzen. Ich habe damit keine Schwierigkeiten. Du kannst es nicht, Ed. Oh mein Gott, wäre das schön, wenn einfach das Licht wieder anginge und wir gemütlich den Nachtisch genießen könnten. Hat einer von euch Hunger? Nein. Nein. Ich habe das Gefühl, dass ich nie in meinem Leben wieder was essen kann. Sag mal, träumen wir das alles nur? Oder der Spuk ist längst vorüber. Du meinst, wir können wieder raus? Lass es uns versuchen. Komm, Ed, wir versuchen es nochmal mit der Hintertür. Einen Versuch kann ich schaffen. Margaret, setz dich zu mir. Was ist mit dir? Ich kann es schlecht beschreiben. Mal ist es ganz normal und dann... Ja, als ob in mir. Ja? Als ob in dir? Ich fühle es in meinem Körper. Da kommt etwas auf uns zu. Gut, dann lass es uns oben nochmal probieren. Das ist doch aussichtslos. Es macht mir Angst. Ich kann es nicht unter Kontrolle halten. Als du eben aufgewacht bist, was war da? Ich spürte eine innere Unruhe. Ich wollte aus diesem unheimlichen Zimmer raus. Was denn für ein unheimliches Zimmer? Es fängt an. Ich weiß es nicht, Margaret. Es fängt an. Rachel, als du vorhin aufgewacht bist, da hast du auf dem Sofa gesessen und ein völlig entsetztes Gesicht gemacht. Woran hast du gedacht? Es war schrecklich. Ich hielt es in dem unheimlichen Zimmer nicht mehr aus. Aber was denn für ein Zimmer? Du warst doch hier bei uns. Das war's dann. Wir haben noch die Vordertür und die Fenster hier unten. Die Fenster sehen alle gleich aus. Schwarz wie... Ja, wie was eigentlich? Kein Ausweg. Du sagst es. Es muss doch etwas geben, was wir tun können. Irgendetwas geht mit Rachel vor. Moment, gerade bitte. Mir fällt... Die Fotos, die ich vom Haus gemacht habe. Wer interessiert sich jetzt für deine Schnappschüsse? Wenn es aber doch mit dem Haus zu tun hat, wo habe ich sie nur hin? Lass die Bilder. Lass sie in Ruhe. Ich habe zwei Serien gemacht. Einmal das Haus im Urzustand und einmal so, wie es jetzt aussieht. Fotos vom Haus? Rachel, wo haben sie verdammt nochmal hingetan? Es kommt näher. Ich spüre es. Es ist schon fast da. In den Schubladen. Dan, hilf mir suchen. Es muss zwei Tüten sein. Was kommt näher? Rachel! Wie soll ich es erklären? Es ist in meinem Bauch. Versuch es zu erklären, Rachel. Sag es mir. Ach, ich hab sie. Da sind sie. Zwei Taschen mit Absyl. Rachel, bitte sprich doch mit mir. Es ist da. Hier im Haus. Das sind die vorher. Schau dir an, wie das aussah. Fast eine Ruine und lauter Brennnessel. Die Wahl ist getroffen. Es beginnt. Was für eine Wahl? Was ist gewählt worden? Wir vier. Wir sind ausgewählt worden. Was ist mit den Bildern los? Die hab ich nicht gemacht. Die Landschaft sieht auch ganz anders aus. Und hier, das ist das längst abgerissene Herrenhaus. Das ist nicht möglich. Ich will das nicht. Nein, ich will nicht. Rachel, komm zu dir. Und dieses, das ist euer Haus. Aber es sieht anders aus. Man sieht jemand hinter dem Fenster stehen. Eine Frau. Eine dunkelhaarige Frau mit einem Schal. Ja, eine dunkelhaarige Frau mit einem... schmalen Gesicht und einem Schal darum. Woher weißt du das? Rachel? Rachel! Sie macht es schon wieder. Läuft herum und berührt die Sachen. Seid ruhig. Seht einfach nur zu, was sie macht. Nein, da ist nichts mehr zu machen. Nichts mehr. Es gibt nur noch Warten, ja. Ja, und den Schmerz. Die Kinder haben sich in den Schlaf geweint und ich kann mich vor Schwäche kaum mehr rühren. Ich kann nur noch mit den Wänden reden und sehen, wie lange es dauern wird. Rachel? Sei doch still. Ich, Sarah Jane Malby, geborene Christin. Eine verheiratete Frau, aber nun eine Witwe. Liege hier auf dem Stroh mit meinen beiden Kindern, Robert und Jane. Wir haben noch etwas Wasser, aber nichts mehr zu essen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann wir das letzte Mal etwas bekamen. Das ist hier gewesen, hier in diesem Haus. Still! Robert, mein Mann, musste hart arbeiten auf dem Feld, aber wir waren es zufrieden, bis die schlechten Zeiten kamen. Viele mussten das Dorf verlassen, schlechte Ernte, also auch kein Handel mehr. Das Brot wurde so teuer, dass wir es uns nicht mehr leisten konnten. Der Gutsbesitzer vom Herrenhaus sagte, dass es keine Arbeit mehr für uns gäbe. Wir sollten uns gefälligst allein durchschlagen. Der Pfarrer meinte, wir sollten beten. Wir haben gebetet. Vergeblich. Eines Nachts kam ein Fremder mit einem Buch in der Hand. Und er sprach mit Robert bis zum Morgengrauen. Sie sind immer zorniger geworden. Und sie wurden so laut, dass die Kinder aufwachten. In der nächsten Nacht ging Robert mit diesem Mann und ein paar anderen weg. Und bald hörte ich, dass die Felder und die Heuschober brannten. Auch der Stall des Gutsherrn war abgebrannt. Und mein Robert war von den Soldaten aufgegriffen worden. Aber Rachel... Lass sie ausreden. Ich ging zum Gericht. Da sah ich Robert wieder. Auf der Anklagebank. Blass und krank sah er aus. Ich betete für eine Deportierung. Aber es war tot. Ich schrie den Richter an, dass wir verhungern würden und was wir denn machen sollten. Aber der sprach nur großspurig von Recht und Eigentum. Und man schmiss mich raus. Ich habe die Kinder mitgenommen, als Robert gehängt wurde. Sie sollten sehen, was man ihm und uns antat. Damit, wenn sie erwachsen werden, sie seinen Tod rächen sollten. Am Abend versuchte ich, mit dem Gutsherrn zu sprechen. Aber schon am Tor sagte man mir, dass mein Mann ein Krimineller sei und dass ich verschwinden sollte. Als ich ums Haus schlich, um doch noch eine Gelegenheit zu finden, den Patron um Gnade zu bitten und ihm vom Hunger meiner Kinder zu berichten, kam ich an ein Fenster. Da konnte ich sie sehen. Den Gutsherrn mit seinen Brüdern und den Pfarrer. Sie saßen zu Tisch, vor sich hatten sie Rindfleisch, gebratene Hühner, Kuchen und Rotwein. Und in einer Nische saß die Tochter des Herrn. Sie spielte eine süße, melancholische Melodie. Während mein Mann gerade getötet worden war und meine Kinder vor Hunger weinten. Ich ging nach Hause und verschloss die Tür. Es hat sie seitdem niemand mehr geöffnet. Wen kümmert es schon, wer dahinter wohnt? Aber jemand soll für unseren ungerechten Tod bezahlen. Wenn auch keiner meine Anklage hören kann, meine Worte sollen sich in die Wände dieses Hauses einbrennen. Wenigstens die Ziegel und die Balken sollen sich an unsere Ohnmacht erinnern und an die Ungerechtigkeit, die man den Sterbenden unter diesem Dach zugefügt hat. Kein Mensch soll sich hier jemals wohlfühlen können. In einem Haus, in dem ungesühnt ein solches Verbrechen geschehen konnte. Rachel, komm zu dir. Rachel, bitte. Sieh mich an, Rachel. Wir müssen alle Kerzen ausblasen. Warum? Mach die Kerzen aus und komm nach oben. Warum nach oben, Rachel? Sie ist dort. Sie liegt mit ihren beiden Kindern auf dem Stroh. Da, wo jetzt unser Bett steht. Die Kinder mit ihren zerbrechlichen Knochen und ihrer Haut wie Pergamentpapier sind jetzt still. Sie sitzt immer noch an die Wand gelehnt. Die Augen sind weit geöffnet. Und der Ausdruck ihres Gesichts... Kommt. Sollen wir wie sie hier in diesem Haus... Wir haben keine Wahl. In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir Landhaus mit Vergangenheit. Hörspiel von Don Taylor in der deutschen Bearbeitung von Andreas Weber-Schäfer. Die Rollen und ihre Sprecher waren Rachel, Karen Boyd, Edmund, ihr Mann, Ulrich Nöten, Margaret, Susanne Heidenreich und Dan, ihr Mann, Felix von Manteuffel. Ton und Technik, Andrea Mamitsch und Sabine Klunzinger, Regieassistenz, Walter Hör. Die Regie führte Andreas Weber-Schäfer.